Abschnitt 31. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Zweitens. Die Ursache der Eiszeit und die Veränderungen des Klimas. Alles spricht dafür, dass merkwürdige Veränderungen und Wechsel in Bezug auf das Klima in verschiedenen Gegenden unserer Erde vor sich gegangen sind und wahrscheinlich auch in Zukunft noch stattfinden werden. Um eine Erklärung hierfür zu finden, sind viele und verschiedene Theorien aufgestellt worden, aber kaum eine davon ist wirklich überzeugend, weswegen es sich bei dem beschränkten Raum nicht verlohnt, hier weiter darauf einzugehen. Um aber einen Begriff davon zu geben, auf was für verschiedenen Gebieten man seine Gründe gesucht hat, will ich einige der bekanntesten Theorien erwähnen, besonders diejenigen, welche zu erklären suchen, weshalb die Eisperioden eintreten und wie man sich die Entstehung des Inlandseises denkt. Es würde das Natürlichste und Vernünftigste sein, wenn man, indem man die Verhältnisse und Kräfte gruppiert, die jetzt auf der Erde in Wirksamkeit sind, auf andere Weise die notwendigen Bedingungen hervorbringen könnte. Es sind auch verschiedene, bisher freilich vergebliche Versuche in dieser Richtung gemacht worden. Man hat gemeint, dass eine andere Verteilung von Land und Wasser auf der nördlichen Halbkugel Eisperioden hervorbringen könnte. Man hat die Sahara oder auch Russland, Finnland und große Teile von Deutschland unter Wasser gesetzt und damit die Bedingungen für eine europäische Eisperiode erfüllt zu haben geglaubt. Durch die Landenge von Panama und Mittelamerika grub man einen gewaltigen Kanal und leitete durch denselben den Golfstrom in den stillen Ozean, in der Meinung, dadurch die Bedingungen für eine Eisperiode in Amerika zu erfüllen. Mit anderen Worten, man nahm an, dass eine größere Ausdehnung des Wassers und eine Beschränkung des Landes genügen würde, um auf gewissen Teilen der nördlichen Halbkugel eine Eisperiode hervorzubringen. In diesem Falle müsste indessen die südliche Halbkugel augenblicklich günstigere Bedingungen bieten. Das Klima ist dort ja freilich kälter als auf der nördlichen. Aber weder in Patagonien noch auf Neuseeland hat man Eisperioden, obwohl solche dort einmal gewesen sind. In der Nähe des Poles auf dem antarktischen Kontinent scheint sich allerdings ein Inlandseis zu befinden. Dasselbe erreicht aber keine niedrigeren Breitengrade als den südlichen Polarkreis, während wir es doppelt so weit von dem Pol oder bis auf den 40. Grad südlicher Breite verlegen müssten, um eine der Ausdehnung des amerikanischen Inlandseises entsprechende Fläche zu haben. Hiergegen könnte freilich der Einwand erhoben werden, dass das antarktische Inlandseis sich möglicherweise weiter nach Norden hin ausbreiten würde, wenn nur das Land, worauf es ruht, vergrößert würde. Aber selbst wenn dieser Fall eintrete, würde eine solche Ausdehnung, wie oben angedeutet, kaum denkbar sein, da die jährliche Durchschnittstemperatur in den südlichen Himmelsstrichen nicht niedriger zu sein scheint als in den entsprechenden nördlichen. Andere haben den ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen und gemeint, dass man, indem man eine Ausdehnung des Landes auf der nördlichen Halbkugel vornehme, indem man durch eine Landbrücke Europa mit den Färöern und Island, ja sogar mit Grönland verbände und den Golfstrom in seinem Laufe hemmte, die Bedingungen für eine Eisperiode zu schaffen vermöge. Aber selbst wenn dies in Bezug auf Europa möglich wäre, was keinesfalls der Fall ist, so lässt sich dadurch doch immer die amerikanische Eisperiode nicht erklären. Außerdem darf man nicht außer Acht lassen, dass für eine Bildung von Inlandeis starke Niederschläge oder eine große Feuchtigkeit in der Luft erforderlich sind, welches beides vom Meere herkommen muss, weshalb man sich hüten sollte, allzu viel Land in die arktischen Gewässer hinaufzulegen, da dies auf die Dauer keinen fördernden Einfluss auf die Gletscherbildung haben kann. Einige haben gemeint, dass es früher Zeiten gegeben hat, in denen die Erdatmosphäre viel feuchter war als jetzt und dass dies hinreichend gewesen ist, um Eisperioden zu bilden. Auf der einen Seite sind aber keine positiven Gründe nachgewiesen worden, die eine so allgemeine Zunahme der Feuchtigkeit verursachen könnten, und auf der anderen Seite müsste in diesem Falle diese Feuchtigkeit als Schnee herabfallen. Solange die Erde die gleiche eigene Wärme gehabt und die gleiche Sonnenwärme wie jetzt empfangen hat, scheint sich dies indessen schwer erklären zu lassen. Endlich gibt es Leute, welche meinen, dass die mit Eis bedeckten Länder vor der Eiszeit bedeutend höher gelegen haben als jetzt, wodurch die Bedingungen zur Ansammlung von Gletschern günstiger gewesen sind. Man hat auch an einzelnen Stellen Senkungen nach der präglazialen Zeit nachweisen zu können vermeint und geglaubt, dass diese möglicherweise auf die Eisschicht selber zurückzuführen seien, indem diese im Wachsen mit ihrem Gewicht die Unterlage herabdrückte. Aber auch dies ist kaum ein befriedigender Grund, denn für die Bildung eines so mächtigen und südlich gelegenen Inlandseises wie das amerikanische und das europäische ist eine nicht geringe Hebung des ganzen nördlichen Teils dieser Kontinente erforderlich und eine solche ist keineswegs nachgewiesen. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, müsste man mindestens zwei Hebungen und zwei Senkungen voraussetzen, um die beiden mit Bestimmtheit bekannten Eisperioden erklären zu können. Und ehe eine solche Erklärung anerkannt werden könnte, müsste die Ursache zu so großen Niveauveränderungen oder das wirkliche Stattfinden derselben erst nachgewiesen werden. Wenn sich nun also durch diese verschiedenen Theorien die Eisperioden wirklich erklären ließen, so haben wir dadurch immer noch keine Erklärung für die wärmeren Klimate, die, wie oben nachgewiesen wurde, unter anderem einmal in Grönland geherrscht haben müssen. Mit Zuhilfenahme aller günstigen Bedingungen, die aufgebracht werden können, ist und bleibt es unter den jetzigen Verhältnissen doch unmöglich, üppige Wälder auf Grindelland, Klammern unter dem 82. Grad nördlicher Breite, hervorzubringen, oder Palmen in dem eisbedeckten Boden Grönlands und Spitzbergen keimen zu lassen. Hierzu müssen andere Bedingungen, als wir sie jetzt kennen, vorhanden gewesen sein. Das Naheliegendste, falls man annimmt, dass die Erde einst glühend gewesen ist, muss ja die Annahme sein, dass die Erde seit jener glühenden Periode infolge der Wärmeausstrahlung in steter Abkühlung begriffen war und dass diese warmen Klimate der nördlichen Zone in eine Zeit gefallen sind, wo die Erdkruste so viel wärmer war, wie jene Klimate vermutlich wärmer gewesen sind als das jetzige. Das würde also für Nordgrönland einen Unterschied von 20 bis 30 Grad Celsius ausmachen. Dies könnte möglicherweise das warme Klima jener Zeiten erklären, falls man annehmen könnte, dass eine so reiche Vegetation, wie sie zu jener Zeit, zum Beispiel auf Grinnelland, stattgefunden hat, unter den dortigen Lichtverhältnissen mit den monatelangen Winternächten und den ebenso langen Sommertagen gedeihen könnte. Bedenkt man indessen, dass zwischen diesen warmen Klimaten wahrscheinlich Eisperioden stattgefunden haben, so verliert diese Annahme jeglichen Halt. Und selbst abgesehen hiervon ist sie gar nicht danach angetan, eine Erklärung dafür zu geben, weshalb jedenfalls nach jener letzten warmen Zeit Eisperioden mit einem älteren Klima wie das jetzige eingetreten sind. Eine andere Betrachtungsweise muss uns indessen auch gar bald die völlige Unhaltbarkeit dieser Theorie beweisen. Sollte nämlich die Temperatur der Erdkruste in einem so kurzen Zeitraum wie von der Tertiärperiode bis jetzt 21 Grad Celsius gesunken sein, so brauchen wir wahrscheinlich nicht sehr lange in die geologische Zeit zurückzugreifen, ehe wir auf eine Temperatur stoßen, die jegliches organische Leben unmöglich macht. Gehen wir zum Beispiel doppelt so lange zurück, so erhalten wir schon eine wenigstens 42 Grad höhere Temperatur. Gehen wir den vierdoppelten Zeitraum zurück, so steigt die Hitze auf 84 Grad Celsius. Und damit wäre die Grenze für das jetzige organische Leben bereits erreicht. Während der Zeitraum, den man damit erreicht hätte, zum Beispiel im Verhältnis zu dem ungeheuren Alter der Silurformationen, nur ein sehr geringer ist. Indessen herrschte bereits damals ein bedeutendes organisches Leben, was darauf schließen lässt, dass die Abnahme der Wärme infolge von Ausstrahlung nach jener Zeit nicht sehr beträchtlich gewesen sein kann. Am leichtesten würde es sein, die Eiszeit ebenso wie die wärmeren Klimate der verschiedenen Himmelsstriche zu erklären, wenn man nur ein wenig an der geografischen Lage der Erdachse rütteln könnte. Könnte man zum Beispiel den Nordpol zwischen den 60. Grad und 65. Grad auf Grönlands Westküste oder in die Nähe davon versetzen, so könnte man sehr leicht eine Eisperiode in Europa wie in Amerika hervorbringen. Der Umstand, dass bisher weder im östlichen Russland noch in ganz Nordasien eine Eisperiode hat nachgewiesen werden können, scheint diese Annahme zu stützen. Fußnote: Ein anderes Verhältnis, das eine solche Annahme scheinbar stützen könnte, ist der Umstand, dass Neuseeland durch eine Verschiebung der Achse in einen höheren Himmelsstrich kommen und ein kälteres Klima erhalten würde. Dies fällt merkwürdigerweise mit dem Resultat zusammen, zu dem man gekommen ist, dass nämlich Neuseeland 2 Eisperioden gehabt hat, und zwar gleichzeitig mit Nordamerika und Europa, während dagegen die patagonische Eisperiode früher stattgefunden hat, ja sogar in der allerletzten Tertiärzeit, in Klammern spät, Pliozänezeit, als der Nordpol möglicherweise näher an die asiatische Seite herangelegen hat, als dies jetzt der Fall ist. Siehe darüber unten. Ende der Fußnote. Auch in Alaska scheinen die Beweise für eine Eisperiode zweifelhaft zu sein. Hiernach hat sich die Eisperiode scheinbar strichweise mit dem angegebenen Punkt als Zentrum verbreitet. Man hat auch die Ursachen zu einer etwaigen Verschiebung der Erdachse nachweisen zu können geglaubt. Als solche hat man zum Beispiel die Veränderung und Versetzung der Stoffe teils durch Flüsse, teils durch Gletscher und dergleichen angeführt. Es ist ganz sicher, dass solche Umwälzungen ebenso wie große Ansammlungen von Eis den Schwerpunkt verrücken und dadurch die Achse ein wenig verschieben können, aber man hat doch nicht die Möglichkeit, so gewaltsamer Umwälzungen oder Veränderungen nachweisen können, die erforderlich wären, um die Erdachse 20 bis 30 Grad zu verschieben. Dass sie wirklich verschoben werden kann, scheint daraus hervorzugehen, dass die Beobachtungen auf mehreren deutschen Observatorien, in Klammern Berlin, Potsdam, Prag und Straßburg, auf merkwürdige Weise darin übereinstimmen, eine Polverschiebung von mehr als einer halben Sekunde im Laufe eines halben Jahres zu konstatieren. Außerdem scheinen zuverlässige Observatorien wie die in Greenwich, Washington, Mailand, Neapel, Pulkova und an anderen Orten gemacht sind, ebenfalls auf eine Veränderung der Polarhöhe hinzudeuten. Fußnote: Die Observationen weisen ein schwaches Wachsen der Polhöhe für das erste Quartal des Jahres 1889 nach und eine beginnende Abnahme in dem zweiten, die sich dann bis zum Januar des Jahres fortsetzt und 0,5 Sekunden bis 0,6 Sekunden beträgt. In Klammern Astronomische Nachrichten 1889, Band 124. Ende der Fußnote. Fußnote: Der Italiener Fergola hat die zuverlässigen Breitenbestimmungen zusammengestellt, welche eine Veränderung der Polhöhe konstatieren, und kommt zu dem Resultat, dass die Veränderungen, berechnet auf 100 Jahre, sich belaufen: in Greenwich minus 2,4 Sekunden, Washington minus 2,8 Sekunden, Mailand minus 2,5 Sekunden, Neapel minus 2,4 Sekunden. In Klammern Atti de Societa di Napoli, Accademia di Science, Vol. 5, 1873. Ende der Fußnote. Sollte es sich wirklich so verhalten, dass sich der Pol zum Beispiel ungefähr eine Sekunde im Laufe eines Jahres bewegen kann, da bedarf es, von geologischem Standpunkt gesehen, keines langen Zeitraums, um die Lage des Pols bedeutende Strecken zu verändern. Im Laufe von 3600 Jahren kann er sich einen ganzen Grad bewegen, und zu den 20 bis 30 Graden nach der Eisperiode bedurfte es nicht mehr als 72.000 bis 108.000 Jahre. Wie es sich auch mit diesen Observationen einer Veränderung der Polhöhe verhalten mag, so steht jedenfalls die Tatsache fest, dass die Astronomen eine solche Möglichkeit nicht ableugnen können. Wir können auch auf ein anderes Verhältnis hinweisen, dessen Ursache wir ebenso wenig kennen, über dessen Vorgang wir jedoch keinen Augenblick im Zweifel sind, nämlich auf die Wanderungen des magnetischen Pols. Es muss wohl als wahrscheinlich angesehen werden, dass diese ihren Ursprung irgendwelchen Veränderungen in der Erde selbst verdanken. Welche Art diese Veränderungen aber sind, haben wir bisher nicht erforschen können. Dies alles bildet eine große Lücke in unserem Wissen, aber a priori kann man kaum sagen, dass das eine unwahrscheinlicher ist als das andere. Das Schwierige bei dieser Theorie ist indessen außer dem Mangel an genügenden Gründen für die Bewegung der Achse auch der Umstand, dass viele solche Veränderungen stattgefunden haben müssen. Um eine hinreichende Erklärung für die warmen Klimate auf Grönland, Spitzbergen und Novaya Zemlya zu geben, muss der Nordpol fast ganz nach der Beringstraße oder nach einem noch südlicheren Ort verlegt werden. Hier gerät man jedoch in Zwiespalt mit der tertiären Flora in Alaska und an anderen Orten. Dass er in der Tertiärperiode 20 Grad weiter nach der Küste von Sibirien zu oder ungefähr auf dem 70. Grad nördlicher Breite und dem 120. Grad östlicher Länge gelegen haben soll, meint Professor Nathorst, daraus erkennen zu können, dass Japans tertiäre Flora auf ein bedeutend kälteres Klima schließen lässt, als wie es ungefähr um dieselbe Zeit zum Beispiel in Grönland geherrscht hat. Was außerdem dafür sprechen könnte, ist der Umstand, dass unter anderem auch Spitzbergen und Grinnelland damals ein kälteres Klima gehabt haben als die nordgrönländische Westküste. Das Einzige, was nach Professor Nathorsts Ansicht gegen eine solche Lage des Poles in der Tertiärzeit sprechen könnte, sind die letzten auf den neusibirischen Inseln gemachten Funde, die aus tertiären Pflanzenversteinerungen bestehen, die möglicherweise auf ein wärmeres Klima schließen lassen, als es sich in der Nähe des Poles denken lässt. Diese Versteinerungen sind indessen so schlecht erhalten und die ganze Sache ist so wenig untersucht worden, dass sich augenblicklich mit Sicherheit nicht viel darüber sagen lässt. Es lässt sich bei einer solchen Lage des Poles auch nicht recht erklären, dass man die Fundstätten für tertiäre Pflanzenversteinerungen an der Lena bei Tsirimikaya auf dem 85. Grad nördlicher Breite, auf Kamtschatka auf dem 68. bis 69. Grad nördlicher Breite, auf Sachalin auf dem 67. Grad, auf Spitzbergen zwischen dem 64. Grad und 65. Grad nördlicher Breite etc. haben würde. Fußnote: Inwieweit die Pflanzenversteinerungen Miozän sind, müssen wir freilich dahingestellt lassen. Ende der Fußnote. Man ersieht hieraus also, dass die tertiäre Flora die Fähigkeit besessen haben muss, sich weit höher nach dem Pol hinauf zu verbreiten, als es die entsprechenden Pflanzen unter unseren jetzigen klimatischen Verhältnissen zu tun vermögen. Dass sich aber die Pflanzen im Laufe der Zeit so entwickelt haben sollten, dass sie jetzt in geringerem Maße als früher ein arktisches Klima und die nördlichen Lichtverhältnisse zu ertragen vermögen, widerstreitet allen biologischen Gesetzen. Infolge dieser Gesetze müsste man im Gegenteil annehmen, dass sie mehr und mehr die Fähigkeit erlangen sollten, sich über die Erde zu verbreiten. Wir werden hierdurch zu der Annahme gezwungen sein, dass auf der ganzen Erde eine wärmere Temperatur geherrscht haben muss und erhalten keine Erklärung dafür. Es will mir indessen durchaus nicht als bewiesen erscheinen, dass die tertiären Schichten sich an allen Orten der Erde gleichzeitig abgelagert haben. Das häufige Auftreten einzelner Pflanzen und Tierarten hat wahrscheinlich Veranlassung dazu gegeben. Weshalb diese aber gleichzeitig an verschiedenen Orten aufgetreten sein sollen, lässt sich schwerlich nachweisen. Wenn man bedenkt, wie lange sich verschiedene Tierarten oder doch jedenfalls Tierfamilien während verschiedener geologischer Perioden gehalten haben, wie zum Beispiel einzelne Fische, in Klammern Ceratodus, sich seit der fernen Kohlezeit bis zur Gegenwart gehalten haben, wenn auch nicht in derselben Art, wie viele gemeint haben, so doch jedenfalls in derselben Familie, oder die einzelnen Brachiopoden, in Klammern die Familie Terebratula, sich von der allerältesten Versteinerungsschicht bis auf den heutigen Tag gehalten haben. Da kann man sehr wohl zu der Annahme gelangen, dass eine ausgeprägte Fauna ihren Charakter einigermaßen während einer langen Periode aufrechtzuerhalten vermag. Dass die Tertiärzeit wirklich sehr lang gewesen ist und dass es innerhalb derselben große Zeitabschnitte gibt, scheint ja außerdem nachgewiesen zu sein. Meiner Ansicht nach spricht nichts dagegen, dass die Erdachse, falls sie sich überhaupt auf größere Verschiebungen eingelassen hat, genügend Zeit hatte, um mehrere solche in dem Rahmen der Tertiärperiode vorzunehmen. Die Schichten auf den neusibirischen Inseln, welche tertiäre Versteinerungen enthalten, können in diesem Falle während einer Stellung der Erdachse abgelagert sein, während ähnliche Schichten in Japan und an anderen Orten während anderer Achsenstellungen abgelagert wurden. Es ist einleuchtend, dass die Flora, besonders aber die Fauna, sich leicht nach anderen Orten und unter andere Himmelsstriche begeben haben kann, je nachdem der Pol seine Lage wechselte und das Klima sich veränderte. Und sie würden infolgedessen den Schichten, die sich an Orten ablagerten, wohin sie jetzt gekommen waren, denselben Charakter verleihen, den sie an den anderen Orten früher abgelagerten Schichten verliehen hatten. Aber selbst wenn man die Möglichkeit einräumt, dass der Pol während der Tertiärperiode verschiedene Lagen gehabt hat, so muss er sich in einer verhältnismäßig späten Zeit zweimal ganz nach Grönland hinüberbewegt und zweimal wieder zurückbewegt haben, um die bekannten Eisperioden erklären zu können. Das werden ziemlich weitläufige Bewegungen und befriedigende Ursache dazu kann man, wie bereits erwähnt, nicht nachweisen. Man hat deswegen versucht, die Ursachen zu den klimatischen Veränderungen außerhalb der Erde zu suchen. Als das zunächstliegende hat man an die Möglichkeit gedacht, dass die Ausstrahlung unserer Wärmequelle, der Sonne, Wechseln unterworfen ist. Oder mit anderen Worten, dass die Sonne ein veränderlicher Stern ist. Einige Gelehrten sind der Ansicht, dass die Wärme der Sonne durch ein ständiges Bombardement von Meteoren aufrechterhalten wird, das durch seine Geschwindigkeit und die dadurch hervorgebrachte Reibung Wärme erzeugt. Ist dies der Fall, so könnte man wohl annehmen, dass es Zeiten mit größerem und kleinerem Bombardement gäbe, wie wir ja auch bestimmte Zeiträume mit größerem Sternenfall haben, je nachdem wir die verschiedenen Kometenbahnen passieren. Dergleichen Behauptungen sind indessen zu unbegründet, um sich darauf stützen zu können. Infolge der Kant-Laplace'schen Theorie müssen wir annehmen, dass die Wärmeausstrahlung der Sonne in stetem Sinken begriffen ist, je nachdem sie mehr und mehr erkaltet. Dies ist indessen ebenso wenig wie der eigene Wärmeverlust durch Ausstrahlung, siehe oben, geeignet, die vorliegende Tatsachen zu erklären. Andere sind der Ansicht, dass die kälteren und wärmeren Klimate ihren Grund darin haben, dass der Raum oder das Universum, durch das unser ganzes Sonnensystem sich bewegt, einen kälteren oder wärmeren Strich hat. Hierauf können wir nur antworten, dass wir, wenn dies auch sehr unwahrscheinlich ist, doch die Unmöglichkeit nicht beweisen können. Es ist aber nichts nachgewiesen, was diese Annahme stützen könnte. Folglich bleibt sie einstweilen nur ein unterhaltendes Gedankenexperiment. Die Kroll'sche Theorie, welche annimmt, dass die Wechsel in der Exzentrizität der Erdbahn die Ursache zu den klimatischen Wechseln sein sollen, hat die meisten Anhänger gefunden. Die Erdbahn ist bekanntlich zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger elliptisch. Und nun ist Kroll der Ansicht, dass dies erstens für das Klima jeder Halbkugel von großer Bedeutung ist, mag der Winter derselben auf den Teil der Erdbahn fallen, welcher der Sonne zunächst liegt, in Klammern Perithelion, oder auf den, der ihr am fernsten liegt, in Klammern Aphelion. In dem letzten Falle würde nämlich der Winter mit der jetzigen Erdbahn 7 Tage länger werden als der Sommer. Die Wärme der Sommerstrahlen in dieser Jahreszeit wird infolge des Abstandes vermindert, dies aber wird völlig dadurch aufgewogen, dass die Sonnenstrahlen im Sommer umso viel wärmer sind. Dagegen wird der kürzere Sommer kaum die Wärme aufwiegen, welche die Erdoberfläche in den langen Winternächten durch den 7 Tage längeren Winter ausstrahlt. Deswegen würde eine solche Periode bessere Bedingungen für Gletscherbildung gewähren als eine andere. Dies ist augenblicklich der Fall mit der südlichen Halbkugel, weshalb deren Temperatur jetzt niedriger ist als die der nördlichen. Fällt indessen eine solche Periode mit verlängertem Winter mit einer Zeit zusammen, in der die Erdbahn ihre höchste Exzentrizität oder die am längsten gestreckte Ellipsenform erreicht hat, so wird der Unterschied zwischen Winter und Sommer derartig erhöht werden, dass der Winter auf der einen Halbkugel 36 Tage oder mehr als einen Monat länger wird als der Sommer. Und da, meint nun Kroll, müssen alle Bedingungen für das Eintreten einer ausgeprägten Eiszeit vorhanden sein. Er hat ausgerechnet, dass hiernach die günstigsten Bedingungen für die Bildung von großen Inlandseisen vor 200.000 Jahren vorhanden gewesen sein müssen. Ferner ist dies der Fall gewesen vor 750.000, 850.000, 2.500.000 und 2.600.000 Jahren. In Zukunft werden solche Eisperioden in 500.000, 800.000 und 900.000 Jahren eintreten. Falls diese Theorie haltbar wäre, ließe sich also auf diese Weise eine Art Haltepunkt für eine geologische Zeitrechnung gewinnen, indem wir von den verschiedenen bekannten Eisperioden ausgehen würden. Bei dieser Theorie ist jedoch auch der Fehler, dass sie, wenngleich sie auch die eine Art von Klimawechseln erklären könnte, doch für die andere Art keine Erklärung zu geben vermag. Wenn man sich hiernach auch denken kann, dass wir auf diese Weise zu bestimmten Zeiten Eisperioden haben können, so können doch auf diesem Wege nicht genügend günstige Verhältnisse hervorgebracht werden, um ein subtropisches Klima zu erklären, wie es doch einmal zum Beispiel auf Grönland geherrscht hat. Wir sehen hieraus, dass wir, von welcher Seite wir auch die bekannten Tatsachen betrachten mögen, dennoch nicht imstande sind, einen befriedigenden Grund für sie alle zu finden. Wir müssen das der Zukunft anheimstellen und uns vorläufig mit dem Bewusstsein begnügen, dass es einstmals so gewesen ist und dass wir doch auch jetzt noch ein Inlandseis besitzen, das sich ganz bis an den 60. Grad nördlicher Breite herab erstreckt, bis an denselben Breitengrad, unter dem Christiana liegt, und zwar, obgleich unsere Halbkugel gerade augenblicklich sehr ungünstig für eine Gletscherbildung gestellt ist. Dies Inlandseis ist auch hinreichend groß genug, um mit guter Ausbeute die verschiedenen mit den Eisperioden verbundenen Verhältnisse studieren zu können, und eine Wanderung durch Grönland bietet daher, wie Nordenskjöld sagt, ein ebenso großes Interesse für den Geologen, wie es die Durchwanderung einer wohlerhaltenen Stadt aus den Pfahlbautenzeiten für den Altertumsforscher bieten würde. Ende von Abschnitt 31, gelesen von Jessi, Dessau-Rosslau im Februar 2025.